Abschnitt 131 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die schöne Katrinelje und Piff Paff Poltri. Guten Tag, Vater Hollente. Großen Dank, Piff Paff Poltri. Könnt ich wohl eure Tochter kriegen? Oh ja, wenn's die Mutter Malcho, der Bruder Hohenstolz, die Schwester Käsetraut und die schöne Katrinelje will, so kann's geschehen. Wie ist denn die Mutter Malcho? Sie ist im Stall und melkt die Kuh. Guten Tag, Mutter Malcho. Großen Dank, Piff Paff Poltri. Könnte ich wohl eure Tochter kriegen? Oh ja, wenn's der Vater Hollente, der Bruder Hohenstolz, die Schwester Käsetraut und die schöne Katrinelje will, so kann's geschehen. Wo ist dann der Bruder Hohenstolz? Er ist in der Kammer und hackt das Holz. Guten Tag, Bruder Hohenstolz. Großen Dank, Piff Paff Poltri. Könnte ich wohl eure Schwester kriegen? Oh ja, wenn's der Vater Hollente, die Mutter Malcho, die Schwester Käsetraut und die schöne Katrinelje will, so kann's geschehen. Wo ist dann die Schwester Käsetraut? Sie ist im Garten und schneidet das Kraut. Guten Tag, Schwester Käsetraut. Großen Dank, Piff Paff Poltri. Könnte ich wohl eure Schwester kriegen? Oh ja, wenn's der Vater Hollente, die Mutter Malcho, der Bruder Hohenstolz und die schöne Katrinelje will, so kann's geschehen. Wo ist dann die schöne Katrinelje? Sie ist in der Kammer und zählt ihre Pfennige. Guten Tag, schöne Katrinelje. Großen Dank, Piff Paff Poltri. Willst du wohl mein Schatz sein? Oh ja, wenn's der Vater Hollente, die Mutter Malcho, der Bruder Hohenstolz, die Schwester Käsetraut will, so kann's geschehen. Schön, Katrinelje, wie viel hast du an Brautschatz? 14 Pfennige bares Geld, dritte halb Groschen Schuld, ein halb Pfund Hutzeln, eine Handvoll Brutzeln, eine Handvoll Wurzeln. Und so der Watt, ist dat nick ein guten Brutschat? Piff Paff Poltri, was hast du für ein Handwerk? Bist du Schneider? Noch viel besser. Ein Schuster? Noch viel besser. Ein Ackersmann? Noch viel besser. Ein Schreiner? Noch viel besser. Ein Schmied? Noch viel besser. Ein Müller? Noch viel besser. Vielleicht ein Besenbinder? Ja, das bin ich. Ist das nicht ein schönes Handwerk? Ende von Abschnitt 131.